Lektion 1 Übung 9a und b Nummer 1 Hallo, ich bin der Sigmund, Sigmund Häberle. Sind alle da? Ja? Also dann. Willkommen bei SynchronTech. Ich bin hier der zweite Mann in der Produktentwicklung. Studiert habe ich Wirtschaftsingenieur. Ich arbeite hier schon ein paar Jahre. In den nächsten zwei Tagen haben wir sicher viel Spaß zusammen. Das Wetter ist ja super. Ach ja, das hier ist Monika Pilz, meine gute Kollegin.